Das Haus der Sippe. Die rühmliche Erinnerung kann in äußerem Scheine verblassen. Sie kommt aber wieder bei der Einweihung des goldenen Bandes, durch das Gedächtnis des Blutes, in der Minne und beim Beschreiten des verklärten sinnbildlichen Weges hin zum alten Norden, in meinem Falle zum Süden, und durch das geheimnisvolle räumliche und zeitliche Übereinstimmen der Ereignisse beim Wandern. Zusammen mit Santiago dem Älteren und in Begleitung eines Hundes führt der Weg nach dem Stern bis hin zum Sternbild des großen Hundes am Ende der Milchstraße. Der große Absprung erfolgt dann in der Eisregion am Punkte des Ausganges in Richtung auf den Stern des Ursprungs. Der Hund weist den Weg. Der Hund der Goten, der Hund Gottes. Im Norden wie auch im Süden. Und Santiago der Jüngere ist der große Gefährte, das Beispiel im Leben und im Tode, der Lieblingsschüler Luzifers, der hinkt, weil er auf der gegenwärtigen, rückentwickelten Erde nicht gut gehen kann, da sein krankes Bein nur für die andere Erde gut ist. Er ist der Jünger des Gottes, der Verlierer in dieser Welt. Das Hinken ist also ein Hinweis auf die sonnenhafte Einweihung und auf die Herren des Feuers, des magischen Alchemisten, der die Stoffe durch das Feuer verwandelt. Vulcanus, der römische Gott des Feuers, hinkte, auch Wieland. Das gleiche trifft zu auf Mani, den Stifter des Manichäismus. Der Held, der Geliebte der Götter, wird immer mit einer Missbildung am Fuße geboren. Achilles hatte eine schwache Stelle in der Ferse. In der chilenischen Mythologie sind es Trauco und Inwunche, die nach hinten verdrehte Fersen haben, sie laufen in umgekehrter Richtung. Man sagt, dass die Lemurier eine doppelte Ferse hatten, die es ihnen erlaubte, mit Leichtigkeit in beide Richtungen zu gehen. Ödipus litt an einer Fußkrankheit. Sicherlich auch Merlin und auch Goebbels, der zusammen mit Hitler im Feuer verschwindet. Ein Hund begleitet auch Hitler bis zum Ende. Der Archetyp erscheint wieder mit den Symbolfiguren, wie Kaiserling sagen würde. Für die Katharer endet alles im Feuer, in den alles verzehrenden Flammen. Gérard de Sète schreibt im Schatz der Katharer, dass Rhein, also Puro, ein Name, den man den Katharern beilegte, aus dem Sanskrit kommt und Feuer bedeutet. Der fürchterliche, allmächtige, unabhängige Archetyp bemächtigt sich des Lichtes und der Dunkelheit. Er verkörpert sich in den sternenhaften Augenblicken eines Lebens und in den Tragödien von Gemeinschaften. Die Muschel, die als Sinnbild des Pilgerweges von Santiago verwendet wurde, ist der stilisierte Gänsefuß. Man findet ihn eingeritzt auf den Steinen des Pilgerweges und in roter Farbe auf den Schultern der Cargots. Dies ist zweifellos ein Hinweis auf den Dreizack des Atlantisgottes Poseidon und auch auf das Ruder, das die Einweihung des goldenen Bandes vor den Wassern gerettet hat. In der Kathedrale von Toulouse ist eine Königin oder Göttin mit dem Fuß eines Shrimpvogels. Die Mutter des Königs Karl des Großen hat einen Fuß mit zwei zusammengewachsenen Zehen. Die Königin von Saba hatte Ziegenfüße und Salomo entdeckte dies durch einen Kunstgriff. Aber Saba bedeutet Süden, die Königin des Lichtes vom Süden. Vielleicht auch der Morgenstern, der Stern Luzifers, der von El Ella, von er, sie. Das Zeichen der Gans, des Gänsefußes, die verchristlichte und stilisierte Muschel Santiagos, ist außerdem auch das Sinnbild für die Schifffahrt der Eingeweihten, des Nachens der Sonne auf dem Weg der Milchstraße zu einem anderen, weiteren Ursprung am Himmelsgewölbe. Es ist das Zeichen einer solaren Einweihung von Hyperborea. Auch die Muschel ist ein Sinnbild für die Geburt oder die Wiedergeburt für die zweimal Geborenen dank der Alchemie des Pilgerweges zu den Sternen. Alles das, was im Zeitalter der Fische verloren ging, könnte im Zeitalter des Wassermanns auf der Grundlage des chromosomatischen Gedächtnisses wiedererlangt werden, wobei man die Rückbildung überwindet und sich erneut in die Kreisung der ewigen Wiederkehr einkörpert, in die Tonmelodie eines Urbildes der Sippe, die im Blute einiger weniger und auch in den Adern der Gestirne raunt. Alles das ist das Haus der Sippe. Es ist die Sphärenmusik, wie man sie auf dem Pilgerweg zu den Sternen vernehmen kann. Es gab früher eine Bruderschaft der Krieger des Feuers, eine Familie Solareingeweihter, eine Surya-Vansa, die wiederherzustellen ist, wobei man unter den Steinen der heutigen Anden suchen und die Eiswüsten der Antarktis, die Oasen des Südpols, die einstmals in ferner Vergangenheit dem Nordpol zugehörten, durchqueren muss. Die zwei Arten kollektiven Unterbewusstseins bei C.G. Jung. Aus allen diesen Gründen trachten die Anhänger Hitlers nach der Reinheit des Blutes mit dem Ziele der Rückerinnerung, der Minne. Auch heute noch, trotz allem, was man gegen derartige Gedankengänge schreibt, vermischen sich die Juden nicht mit anderen Rassen. Ihre Religion oder ihr Gesetz erlaubt ihnen das nicht, denn es ist das Blut, in das sie hinabtauchen, um sich täglich darin zu erneuern, das Gedächtnis an den mit ihrem höchsteigenen Gott geschlossenen Bund, um ihm in Erinnerung daran Auge in Auge gegenüberzustehen. Als Jung vom Vorhandensein eines arischen und eines jüdischen kollektiven Unterbewussten sprach, nahm er hierauf Bezug, auch wenn er dabei, wissentlich möchten wir annehmen, noch etwas Geheimnisvolleres hineinpsychologisierte, das Vorhandensein verschiedener Götter und Dämonen für beide Völker. Man hat deshalb Jung zu Unrecht der Sympathie mit dem Narzissmus beschuldigt und auch heute noch bereitet es Schwierigkeiten, seine Werke in verschiedenen Hauptstädten der Welt, wie zum Beispiel Frankfurt und Paris, herauszubringen, wo die wissenschaftliche und verlegerische Atmosphäre die Vorurteile der Sieger des Zweiten Weltkrieges aufrechterhält und wo man im Geiste eines schlecht verhohlenen Rassismus den Namen Jung dem des Sigmund Freud entgegenstellt. Das habe ich selbst bestätigt gefunden. Das Verlagshaus Suhrkamp Frankfurt hat mein Buch »Der hermetische Kreis« nicht veröffentlicht, weil es sich auf Jung und außerdem auch auf Hermann Hesse bezieht. Der Beraterstab des Verlages ist marxistisch und freudianisch eingestellt und widersetzt sich der Herausgabe der Werke von oder über Jung. Auch Hesse wird mit Argwohn betrachtet. Trotzdem konnte man seine Veröffentlichung nicht verhindern, weil der Verlag die Rechte auf alle seine Werke besitzt und sein Präsident Dr. Unseld diesen Verlag Hesse verdankt. Und andererseits ist Hermann Hesse zum Geschäft des Jahrhunderts geworden. Trotzdem aber sind die marxistenfreundlichen Berater der Ansicht, dass Hesse in gefährlicher Weise eine auf der deutschen Romantik beruhende Mythologie begünstigte, die den Narzissmus hervorgebracht habe und außerdem eine Weltflucht vor den realen Tatsachen und vor dem ökonomischen Finalismus der Dialektik des historischen Materialismus darstelle. Da in Deutschland alle Werke Hesses oder über Hesse vermutlich im Suhrkamp Verlag erscheinen sollten, so hat auch aus den geschilderten Gründen mein Buch in diesem wichtigen Lande keinen Verleger gefunden. Trotzdem von allen Kritiken der Weltpresse, die ausnahmslos gut waren, die beste aus Deutschland kam, als das Buch dann schließlich von dem Schweizer Verlag Rascher Zürich, der heute leider nicht mehr existiert, in deutscher Sprache veröffentlicht worden war. Im entscheidenden Zeitpunkt des Kali-Yuga, mitten in der durch die Rückbildung der Erde und des Menschen entstandenen Katastrophe, die wir heute durchleben müssen, ist eine ernsthafte Behandlung dieses Stoffes nahezu unmöglich geworden. Es ist sehr schwierig, diesen Gegenstand unter Bewahrung der metaphysischen Wurzeln des uralten Wissens von höherer Warte aus darzulegen. Es steht, wie gesagt, außer Zweifel, dass im Strudel der Vorkriegs- und der Kriegsereignisse, wo die Dinge notwendigerweise vereinfacht werden musste, damit man handeln konnte, sowie zufolge des sich immer mehr verhärtenden, Leidenschaften entfachenden Widerstandes und vor allem auch in Anbetracht der im Zeichen der Zeit stehenden Vermassungstendenzen, dem sich keine politische Bewegung, auch nicht der Nationalsozialismus entziehen konnte, alle Begriffe zerfasert und entkräftet wurden und einer eigentümlichen Fanatisierung der Massen sowie einer Vulgarisierung und Verfälschung anheimfielen, was deren Tod gleichkam. Wenn wir beispielsweise von Blut sprechen, dann meinen wir nicht ausschließlich das in den Adern des physischen Körpers pulsierende biologische Blut. Wir denken dabei an das Blut, von dem Paracelsus spricht, an das Astrallicht und auch an das ätherische bzw. Akasha-Gedächtnis der Indo-Arier. Dieses ist das wirkliche chromosomatische Gedächtnis und nicht das biochemische der Gegenwart. Das Blut ist in einem geistigen und hermetischen Sinne der heilige Saft des Soma, etwas von dem, was uns die Biologie und die Hämatologie der Wissenschaften des Kali-Yuga lehrt, ganz Verschiedenes. Es ist die flüssige Sonne, durch die das Gedächtnis des außerirdischen Vorfahren kreist. Es ist die große Erinnerung. Das Blut ist etwas Geheimnisvolles, das nicht leicht genommen werden kann. Weder die eingeweihten und geheimen Führer des Hitlerismus noch die Juden haben das Blut als etwas rein Physiologisches und Stoffliches betrachtet. Es gibt einen Ausspruch Hitlers vom 14. Februar 1945, also gegen Kriegsende, der das bestätigt. Die geistige Elite ist beständiger als die natürliche Rasse. Da wir letztlich die Elite nicht erreicht haben, mussten wir uns mit dem verfügbaren Menschenmaterial begnügen. Das Ergebnis war dementsprechend.